Ich spreche heute mit Henning Rosenbusch, ein deutscher Journalist, der im Sommer 2020 sozusagen emigrierte nach Schweden. Hallo zu dir. Hallo Marcel. Was trieb dich zu dieser Entscheidung? Kam diese schnell zustande? Nein, es war ein Prozess. Ich habe die Entwicklung beobachtet, eigentlich seit Januar schon, als die ersten Meldungen kamen, dass da in Wuhan ein neues Virus unterwegs ist und Lockdown etc. pp. War ich sehr interessiert, weil ich mich eben schon seit der Schweinegrippe so ein bisschen in dieses Thema eingelesen hatte. Aus Gründen damals war eine Freundin von mir schwanger. Es gab auch eine Impfempfehlung von Drosten. Und da habe ich das alles schon mit Argusaugen beobachtet, auch die was im Nachhinein passiert ist. Es gab ja viel Kritik, auch Aufarbeitung, kann man sagen, aber eben jegliche Konsequenz jetzt in Bezug auf die WHO, die ja damals auch eine große Rolle gespielt hat, nach der Umdefinierung vom Pandemiebegriff, ja, und eben diese Schweinegrippe, in Anführungsstrichen Pandemie. Die Welt hat dann überschrieben, die Pandemie, die keine war, ja, also da war schon eine gewisse Reflexion und eine Entwicklung da und eine Krise habe ich kommen sehen, deswegen war ich auch schon an Auswanderung interessiert, habe mir gewisse Länder auch angeguckt. Eine Wirtschaftskrise habe ich kommen sehen, vielleicht mit einer anderen Krise, aber eine Pandemie habe ich ganz ehrlich gesagt nicht gedacht. Und also ich war im Januar sehr vorsichtig, weil der Herr Drosten und der Herr Spahn, die haben sich ja da noch vor die Kameras gesetzt und haben erzählt, dass die da eine bessere Grippewelle kommen sehen mit vollen Arztpraxen, aber das wäre denn dann nach ein paar Wochen vorbei, so noch damals der Herr Drosten. Und ich habe da ziemlich antizyklisch, falscher Begriff eigentlich, ja, reagiert. Ich war da auf der Spielwarenmesse Ende Januar in Nürnberg und 60% der Spielwaren waren in China produziert. Und ich bin dann da hingegangen und hatte neben meiner Kameraausrüstung, ich war dort als Fotograf engagiert, hatte ich dabei eine FFP2-Maske und Desinfektionsmittel. Die Maske habe ich aber nicht aufgesetzt. Aber allerdings, ich habe das dann, wie gesagt, ich habe jeden Tag versucht, schon rauszufinden, was kommt als nächstes, und habe da schon im Januar eigentlich angefangen, in jeder freien Minute zu recherchieren und auch habe mitbekommen, dass Schweden sehr schnell da vielleicht einen Ausnahmeweg gehen wird oder geht. Und Tegnell hatte dann Ende Februar schon gesagt, das ist eine Krankheit, da müssen wir unsere Risikogruppen und unsere ältere Bevölkerung schützen, die betrifft vor allem Ältere. Und als dann hier losging, pünktlich zum Faschingsende, ist ja das Narrativ von gar nicht so gefährlich auf Pandemie geschwenkt hier in Deutschland. Und das war dann, da war ich schon ziemlich sicher, dass das nichts besonders Tödliches ist. Und hab dann noch gehofft, dass der erste Lockdown irgendwie eine Überreaktion war. Hab's nicht geglaubt, aber ich hab's einfach noch gehofft. Ja, oder ich hab gehofft, dass jetzt irgendwie die Intellektuellen, die Wissenschaft in Deutschland oder anderswo eben sehr schnell sagt, ey, Moment mal, guck mal, diese Lockdowns, die richten auch einen großen Schaden an. Und das kam zwar, aber wurde eben nicht aufgegriffen. Und ich war ja tätig als Lokaljournalist in Nordbayern und durfte da sogar noch Corona-Demos begleiten, was ich dann auch nach bestem Wissen und Gewissen der Wahrheit verpflichtet gemacht habe, dass ich halt mit den Leuten gesprochen habe und transportiert habe, was die gesagt haben und sie nicht in irgendwelche Ecken gestellt habe. Und ich habe aber trotzdem gemerkt, als ich dann Maskenpflicht für Kinder kritisiert habe, als ich die Maskenpflicht draußen kritisiert habe, bin ich von Lokalpolitikern hart angegangen worden. Ich wurde Nazi-Flüsterer genannt, ich wurde Corona-Leugner genannt, obwohl ich das nicht getan habe. Ich habe gemerkt, im August spätestens, als die Testzahlen ohne jeglichen Grund aus meiner Sicht in Deutschland nochmal verdreifacht wurden, im August letzten Jahres 2020, da habe ich gemerkt, jetzt, das gibt nochmal Lockdowns. Es gab zwar dann diesen berühmten Ausspruch vom Spahn, der hat mich nochmal kurz zögern lassen, Ende August, als er dann gesagt hat, es wird keine Lockdowns mehr geben. Aber ich habe ihm das nicht geglaubt, weil bei gleichbleibender Positivquote haben die Zahl der Tests verdreifacht. Und das war der Punkt für mich, wo ich gesagt habe, okay, das entwickelt sich in eine sehr ungute Richtung. Ich habe auch viel von der Entwicklung, die jetzt offensichtlich ist, was letztes Jahr noch Verschwörungstheorie war, ja, impflich durch die Hintertür, nenne ich es jetzt mal zum Beispiel, habe ich kommen sehen. Und für mich war klar, als Journalist, der auch die Schweden-Berichterstattung irgendwo beobachtet hat, wie schlecht die war, wie einseitig, wie tendenziös, dass ich da eventuell eine Lücke besetzen kann. Und ja, das habe ich dann jetzt das letzte Jahr versucht. Und ich habe mir ein Auto gekauft. Ich hatte damals gar keins. Ich habe in der Stadt gelebt, konnte viel zu Fuß erreichen und habe im Firmenwagen gehabt, wenn ich irgendwie Aufträge hatte. Und oder konnte mir sonst ein Auto besorgen. Aber ich habe mir dann, also ich hatte kurze Zeit lang kein Auto, aber ich habe mir dann ein neues Auto besorgt, ein Kombi mit Allrad, und habe da schon alles eingepackt. Ich habe zwar noch überlegt, wenn es keinen Lockdown gibt, komme ich zurück nach Deutschland, aber wenn es Lockdown gibt, dann bleibe ich in Schweden und versuche da aus Schweden zu berichten. Und das, so ist so die Entscheidung gereift. Und so bin ich immer noch hier nach, ja, jetzt über einem Jahr. Du hast ja gerade schon ein bisschen über dein bisheriges Leben gesprochen. Beschreib mal deine bisherige Laufbahn. Du bist auf jeden Fall Journalist. Ja, reingerutscht. Irgendwas mit Medien wollte ich auch mal machen, schon, aber hab schnell gesehen, ist nicht so einfach. Und in Journalismus, ja, nach ersten Erfahrungen mit 18 oder so habe ich für ein lokales Sportblatt geschrieben, ja, und dann war aber erstmal Ruhe. Und dann habe ich aber gehört, in Würzburg gibt's gutes Geld, wenn man da schreibt im Sport, und das war vor der Medienkrise, und das habe ich dann neben Studium gemacht, und da bin ich letzten Endes gelandet. Irgendwann hat man mir auch eine digitale Spiegelreflexkamera in die Hand gedrückt, und ich hatte zwar noch keine Ahnung vom Fotografieren, aber ich musste Sportfotos liefern, und das hat dann wider Erwarten sehr, sehr gut geklappt. Ich habe dann auch die letzten, ja, sagen wir mal, 13, 14 Jahre das meiste meines Geldes mit Fotoaufträgen verdient, also jetzt nicht nur für Presse, auch PR. Und wurde in meiner kleinen Stadt auch Starfotograf genannt, ja, also ich war schon ein bisschen bekannter, genau, ja. Aber es ist halt gesagt, ja, ich war halt immer an den Veranstaltungen in der ersten Reihe, und da hat man mich halt gesehen. Und ja, ich konnte schon ganz gut so emotionale Bilder aus der Situation heraus. Und es hatte Gründe, dass ich mich auch aufs Fotografieren spezialisiert hatte, weil ich früh gemerkt habe, bei einer Themenseite über die, ja, gerade ausgesagt, Lehrerausbildung an der Universität, also wie wird man zum Lehrer in Deutschland und im Speziellen jetzt an der Uni Würzburg, und habe da mal die Zustände beleuchtet und scharf kritisch mit einem Interview mit dem Uni-Vizepräsidenten damals. Und das war zwar handwerklich einwandfrei, da konnte man mir gar nichts, aber es kam nicht besonders gut an, und hat dann für einen kleinen Knick in meiner Karriere gesorgt. Und das war auch der Punkt, das war so 2006, 2007, wo ich dann angefangen habe, okay, ich habe immer gedacht, hier in dieser Welt läuft viel schief, aber unterm Strich, im Großen und Ganzen hat der junge Mann damals noch geglaubt, will die Politik nur unser Bestes. Die machen halt viel falsch. Aber ab dem Moment habe ich gemerkt, ja, ich muss mich nochmal neu zurechtfinden, neu sortieren, und mal recherchieren, in welcher Welt ich überhaupt gerade verweile und wie ich dann damit umgehe. Über dein Aufwachen sprechen wir gleich. Wir wollen ja hier im Radio auch ein bisschen Musik spielen. Wir hatten gestern schon ein Vorgespräch. Rage Against the Machine ist so eine Band, die du immer sehr gemocht hast, oder? Ja, also mit meinen Freunden sind wir da oft auf ihren bekanntesten Song Killing in the Name of, sind wir da immer gut, haben wir uns da immer gut abreagiert, sag ich mal, ja. Ich wollte gerade fragen, seid ihr da rumgesprungen? Ich bin ja Diskjockey oder Schallplattenunterhalter, wie es in der DDR hieß. Und das Ding habe ich natürlich auch rauf und runter gespielt. Und da gab es dann immer so eine Herrenrunde, die auf der Tanzfläche herumgesprungen ist. Ja, also je nach, ich sag mal, je nach Alkoholisierungsgrad Ja, und aber es ist nie eskaliert, wir waren da eher die ruhigeren. Dann wollen wir es jetzt als gereifte Herren spielen. Rage Against the Machine und gleich mehr mit Henning Rosenbusch. Bad day. Was für ein Brett, Rage Against the Machine. Am Telefon Henning Rosenbusch in Stockholm. Du hast ja schon erzählt, in Sachen Pandemie hast du dich auf die Seite der Kritiker gestellt. Wie war deine frühere politische Meinung? Ich würde mich als Linksliberalen bezeichnen, der so mit seinen ersten Stimmen da diese rot-grüne Regierung da noch unterstützt hat. Und das war dann auch mein erster richtiger, meine erste richtige politische Enttäuschung, weil ja Rot-Grün auch diesen Jugoslawienkrieg mit befeuert hat und für die zweite Bombardierung Belgrads in einem Jahrhundert gesorgt hat. Und da war ich schwer enttäuscht, also auch im Nachhinein, als dann rauskam, eben diese bekannte Doku, es begann mit einer Lüge von der ARD und dass es eben wie jeder andere Krieg von wegen, also das alles hochgespielt wurde, von wegen Opfern und KZ und diese Vergleiche damals eben völlig übertrieben, um das eben zu rechtfertigen, was da damals passiert ist. Und ja, ich würde mich, also bisher als Linksliberalen hätte ich mich bezeichnet, aber jetzt bin ich natürlich als Corona-Maßnahmen-Kritiker, als Lockdown-Kritiker, als Schulschließungskritiker und vor allem auch als Impfpflichtkritiker und das ist ja alles jetzt schwer rechts, deswegen finde ich mich gerade in diesem politischen System im Moment nicht so zurecht. Du wirst den alternativen Medien zugerechnet. Diese gibt es ja auch schon länger, seit über 20 Jahren. Kennst du diese schon länger? Welche hast du da früher ab und an genutzt? Du hast ja gerade auch die ARD benannt oder vorhin auch, als es um die Schweinegrippe ging, da gab es auch eine sehr, sehr gute Arte-Dokumentation, die an sich nichts ausließ. Da war auch Wolfgang Burdag schon dabei und Christian Drosten. Also das war damals im öffentlich-rechtlichen Rahmen durchaus noch möglich, auch in zugespitzter Form. Aber alternative Medien, seit wann beschäftigst du dich damit? Ich denke, das erste Mal nach 9/11, dass ich da wirklich mich tiefer mit alternativen Medien beschäftigt habe und auch mit der Qualität dieser, weil ich meine, gut, ich war da zu der Zeit schon journalistisch tätig und habe da noch dazugelernt, würde ich sagen. Aber ich habe mir schon zugetraut, da irgendwie Behauptungen von Thesen und Fakten zu unterscheiden und war da auch ein großer Zweifler an der offiziellen Geschichte, die auch wie verdächtig war halt immer auch gleich, wie sie verteidigt wurde alles irgendwie. Das war der erste Punkt und ich würde sagen, ich sag mal so, ich habe mich in den nächsten Jahren dann doch eher auf Uni und sagen wir mal zwischen 2001 und 2008 Finanzkrise war nochmal ein Impact dann bei mir und eben dieses Ende bei der in Würzburg, das war ein Knick, wo ich noch mal viel Zeit, also da habe ich glaube ich ein halbes Jahr, da habe ich keine Sommersonne gesehen, habe ich nachts Bücher gelesen, recherchiert und da ab dem Zeitpunkt würde ich sagen, habe ich das Wachsen der alternativen Medienszene bis hin zu kleineren Channels, weil ich eben, ich war wissbegierig, ich wollte wirklich wissen, in welcher Welt lebe ich gerade, ich muss das jetzt alles neu einschätzen, alles, was ich in der Schule gelernt habe, hinterfragen. Nicht, dass mir da jetzt so viele Lügen erzählt worden sind, aber ganz, ganz viele Halbwahrheiten. Und den Rest musste ich für mich, es war mir wichtig, musste ich schnell am besten irgendwie recherchieren und mein Weltbild gerade rücken, weil irgendwo bestimmt einem das ja. Und das hat mich getrieben, würde ich fast sagen. Und es ist eigentlich bis heute so geblieben. Haben diese alternativen Medien deine politische Meinung beeinflusst oder eher dein eigenes Denken oder deine eigenen Empfindungen bestätigt? Also beeinflussen tut uns alles. Ja, selbst wenn wir jetzt irgendwas sehen, die Tagesschau und das schon als nicht mehr so glaubwürdig jetzt einstufen würden oder irgendwas, was wir selbst fiktionaler Film oder so hat Einfluss auf unser Unterbewusstsein, das sollte uns immer klar sein. Deswegen ja, natürlich hat es mich beeinflusst und ich bin schon immer jemand, also ich habe einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, weil mein Vater vielleicht sich nicht immer so drum gekümmert hat, dass er gerecht behandelt wird oder so habe ich das mal analysiert. Und Ich habe sehr, sehr viel Ungerechtigkeit auf der Welt mit anderen Augen gesehen durch die alternativen Medien. Und es ist bei den alternativen Medien genauso wie bei den etablierten Medien. Gut, jetzt mit einer starken Veränderung im letzten halben Jahr, in den letzten 1,5 Jahren, wo sich das alles nochmal schwer verschoben hat und zu Ungunsten der Qualität der Leitmedien, muss ich sagen. Aber es gibt natürlich gute und schlechte und man muss immer aufpassen, man muss wirklich immer aufpassen. Und das ist ja auch das, was einen großen Teil meiner Arbeit derzeit bestimmt. Ja, so Quellen. Was sind gute Quellen, was sind schlechte Quellen und welche Quellen kann ich jetzt jemanden servieren, der angesichts der aktuellen Entwicklung gerade Bauchkrummeln bekommt, der bisher vielleicht alles mitgetragen hat und jetzt aber so langsam sieht, Moment mal, irgendwo scheinen die das immer weitermachen zu wollen und dritte Impfung, was ist denn hier jetzt eigentlich los? Bauchkrummeln hast du gerade sehr, sehr schön gesagt. Da gehe ich mal rein, weil ich über deine aktuelle Arbeit im nächsten Teil auf jeden Fall ausführlich sprechen möchte. Gibt es zwei, drei, vier alternative Medien, die du empfehlen würdest? Puh, ja. Frage, wen nenne ich da jetzt? Ne? Ich meine, ich schreibe, klar, für die ich schreibe, das habe ich mir auch diesbezüglich ausgesucht. Ja, ich habe bei den Nachdenkseiten angefangen, über Schweden zu berichten letztes Jahr, habe da die ersten Artikel geschrieben, hatte dann auch einen Artikel bei Reitschuster, hatte in Interviews mit Gunnar Kaiser oder Milena Preradovic. Das sind alles Namen, die ich gerne nenne. Ich verlinke auch, obwohl ich wirklich sonst keine, der Versuch, alternative Medien nicht so zu verlinken, aktuell, wie gesagt, verlinke ich auch trotzdem häufig Multipolar von Paul Schreier und den anderen zwei, die das betreiben. Und weil ich da eigentlich ein recht großes Vertrauen hatte, wurde ich übrigens aber auch für einen Artikel schon mal auf Facebook gesperrt, weil ich den verlinkt hatte. Es gibt wirklich hohe Qualität bei den alternativen Medien teilweise. Natürlich machen die auch Fehler. Ja, so wie jeder Mensch Fehler macht und jeder mal einen Bock schießt, ja, aber so ein gewisses Grundvertrauen kann man das dem auf jeden Fall entgegenbringen. Und es gibt natürlich noch viel mehr, die man jetzt nennen könnte, die ganz wichtige Arbeit leisten. Das ist eine endlose Liste eigentlich. Naja, aber die du genannt hast, sind auf jeden Fall die, die vom journalistischen her eine hohe Handwerksstufe haben. Also die wären mir wahrscheinlich auch als erstes aufgefallen. Ja, genau. Und darauf habe ich halt auch geachtet, weil als ich jetzt irgendwo, wo ich meinen Namen stehen haben will, wobei das natürlich heutzutage jetzt ja alles eine, das alternative Medien sind ja alles eine Suppe sozusagen, ja, und da wird überhaupt nicht mehr differenziert. Gleich mehr dazu. Wir spielen jetzt noch einen Musiktitel. Eine Band, die du mir gestern genannt hast, waren Muse. Was kannst du zu denen erzählen? Ja, ich habe die recht spät entdeckt und ganz ehrlich gesagt, also ich kannte Lieder, aber ich habe die gar nicht zu jetzt der Band Muse irgendwie zuordnen können. Und dann habe ich mal aber mitgekriegt, dass da noch einige Lieder sind, die mir gefallen und habe mir das dann genauer angeschaut. Das ist jetzt, oh Gott, was weiß ich, 5, 8 Jahre her und habe danach festgestellt, dass der Sänger ja doch vielleicht, dass wir ein paar Erfahrungen gemeinsam haben, was er so verarbeitet. Seinen Liedern und ein kleiner Verschwörungstheoretiker ist er Ja, auch. interessant. Sein Vater war ja auch schon Musiker gewesen. Was wollen wir spielen? Supermassive Black Hole zum Beispiel oder Knights of Cydonia? Das sind so ein bisschen meine Lieblingstitel von Muse. Ja, Supermassive Black Hole ist doch. Yeah, machen wir das schwarze Loch. Thank you.